Kapitel 1 Von der deutschen Währungsreform zum europäischen Währungssystem. Die Vorgeschichte der Europäischen Währungsunion. Die Währungsordnung von Bretton Woods. Das Nachdenken über die internationale politische Ordnung und die Wirtschafts- und Währungsordnung der Nachkriegszeit hatte in den Vereinigten Staaten und Großbritannien bereits lange vor der deutschen Kapitulation im Mai 1945 eingesetzt. Ein erster Ausdruck dieser Überlegungen war die Atlantik-Charta, über die Grundsätze der internationalen Ordnung, die Großbritannien und die USA 1941 gemeinsam erarbeiteten. Dies war die Grundlage für die spätere Charta der Vereinten Nationen, die im Juni 1945 in San Francisco von 51 Nationen unterzeichnet wurde. Parallel dazu arbeiteten die USA und Großbritannien an einer Wirtschafts- und Währungsordnung für die Welt. Diese Arbeiten mündeten im Juli 1944 in das Abkommen von Bretton Woods, das von 44 Siegerstaaten unterzeichnet wurde. Dollar und Pfund sollten die Weltreservewährungen sein. Es sollte feste Wechselkurse und einen möglichst freien Welthandel geben. Übermäßige Inflation sollte verhindert werden. Aber das System sollte so elastisch sein, dass die internationale Liquidität spannungsfrei mit den Finanzierungsbedürfnissen und dem Welthandel wachsen konnte. Man hoffte so für die Zukunft sowohl eine ungezügelte Inflation wie in Deutschland Anfang der 20er Jahre, als auch Liquiditätsengpässe und Abwertungswettläufe wie während der Weltwirtschaftskrise verhindern zu können. Wesentlich wurden diese Diskussionen geprägt durch den britischen Ökonomen John Maynard Keynes, dessen Theorien seit Ende der 30er Jahre sowohl die Erklärung der Weltwirtschaftskrise als auch die wirtschaftspolitischen Antworten darauf dominierten. In einem System fester Wechselkurse war es die Aufgabe der Notenbanken, zu den garantierten Kursen grundsätzlich zu jeder Zeit freie Währung anzukaufen bzw. eigene Währung zu verkaufen. Um das System breit abzusichern, wurde der Internationale Währungsfonds gegründet. Er sollte die internationale Liquiditätsversorgung sichern und zeitweilige Devisenengpässe einzelner Notenbanken mit Beistandskrediten überbrücken. Diese Rolle als Lender of Last Resort hat der IWF bis heute. Und er entwickelte über die Jahrzehnte eine ausgefeilte Technik darin, die Vergabe von Devisenkrediten mit Sanierungsauflagen für die betroffenen Länder zu verbinden. Dieser Expertise hat er auch seine Einschaltung bei den Beistandskrediten an Griechenland zu verdanken. Diese Einschaltung ist eigentlich nicht systemgerecht, weil es Griechenland ja nicht an Devisen, sondern an Geld in eigener Währung, nämlich dem Euro, mangelt. Im System von Bretton Woods erhielt die zentrale Reservewährung, der Dollar, eine Golddeckung. Die amerikanische Notenbank garantierte Dollar zum Preis von 35 Dollar je Unze jederzeit in Gold einzutauschen. Damit hatten im Prinzip alle Währungen der Welt, die in einem festen Austauschverhältnis zum Dollar standen, an der Golddeckung Anteil, denn sie konnten ja jederzeit ihre in Dollar gehaltenen Devisenreserven in Gold eintauschen.